Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14 bis 17. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu: Das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gott segne dieses Wort. Jesus, das ewige Wort. In diesem Bibelvers, hier Bibelpassage aus dem Johannesevangelium, lernen wir mehr über unseren Herrn Jesus Christus, der das Wort ist, das ewige Wort ist. Und wenn ihr das mal durchlest, so haben wir hier also zum einen den Autor, also Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, als Zeuge, ja, der das alles selber miterlebt hat, als Jesus Christus also zu Erden zu seinem Zeitpunkt, zu seinem irdischen Dasein hier uns geholfen hat und vielen Menschen geholfen hat, uns eben Gnade und Wahrheit beschreibt. Das ist also der eine. Und dann eben auch, bevor es überhaupt losging, haben wir hier den anderen Johannes in Vers 15. Das ist Johannes der Täufer. Und da möchte ich euch nochmal auch zur Kenntnis nehmen lassen. Nehmt euch zu Herzen, wo er sagt, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Und da haben wir den Hinweis auf die Ewigkeit und das ewige Wort. Und das ist entscheidend, denn Jesus Christus war, bevor überhaupt irgendetwas in die Entstehung kam, ja, also das Universum, die Welt, die Erde, die Schöpfung, Menschen, Tiere, ja, und Sterne und Galaxie und alles, existierte er schon. Und in der Dreifaltigkeit mit Gott dem Vater, er selber als Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und geht mal hier als Hinweis, lernt ein bisschen mehr über Johannes den Täufer, denn er ruft ihn nicht nur auf, für die Menschen zu bereuen, sondern seine Geburt, wie er überhaupt zustande kam und wie der Heilige Geist in und durch seine Eltern Elisabeth und Zechariah wirkt. Lest das mal selber durch, denn da lernt ihr mehr über die Wirkungsweise des Heiligen Geistes, wie er da Menschen zu dem Zeitpunkt geleitet hat. Und das ist im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Ja, da haben wir also Zechariah und dann Maria, da ist also so ein Kontrast zwischen den beiden. Maria, die Jungfrau Maria, eins ist dann ungehorsam mit Zechariah, der dem Engel dann nicht glaubt, was er dann ankündigt, und Maria, die sich unterordnet und dem Engel dann doch Glauben schenkt. Und schaut mal, wie der Heilige Geist da beschrieben ist. Und durch den Heiligen Geist dann ist dann eben, als Christus erschienen ist, um zur Taufe zu kommen, durch Johannes den Täufer, da erkennt dann Johannes der Täufer durch den Heiligen Geist, dass dies Jesus Christus ist, das ewige Wort, ja, ist also Gott ist Mensch geworden. Also das Wort wurde Fleisch. Und lest mal durch, schaut mal, wie Gott da wirkt in und durch die Menschen. Und das ist einzigartig, nur in der Bibel so dargestellt. Und wir selber eben, der Unterschied ist heute, dass Christus uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Alle Menschen, die wir zu Jesus Christus kommen, in persönliche Beziehung, können wir den Heiligen Geist in und durch uns wirken lassen. Wir wenden uns von der Sünde ab, bereuen das und kommen zu ihm. Das machen wir einmal Und somit haben wir nicht nur Erlösung in und durch Jesus Christus, aber wir verstehen mehr und mehr, wer Jesus ist. Darauf kommt es an, in der Bibel zu verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist angekündigt im Alten Testament in Prophezeiungen immer wieder und wieder und wieder. Und im Neuen Testament, dann in den Evangelien, ist er da. Gott ist Mensch geworden. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir haben also hier die absolute Wahrheit. Das ist nur in Gottes Wort so dargestellt. In keinem anderen Text finden wir das. Und das ist, warum? Weil es eben Gottes Wort ist. Jesus Christus ist das Wort. Er hat uns das Wort gegeben, die Bibel, und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und das ist etwas, was entscheidend ist, dass wir zu Christus kommen als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Ich sage das immer wieder und wieder, einfach damit ihr das zur Kenntnis nehmt und euch zu Herzen nehmt, denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu Christus zu kommen. Alle anderen Wege führen nicht zu Gott und führen, das ist das, was uns die Bibel auch lehrt, in ewige Verdammnis. Müsste also unbedingt, oder alle Menschen, wir müssen alle eine Entscheidung treffen, über Jesus Christus lernen, als reuige Sünder zu ihm kommen und dann die Entscheidung treffen, zu ihm zu kommen, wo noch Zeit ist. Es gibt nämlich keine zweite Möglichkeit. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Darauf kommt es hier an, wo Jesus das ewige Wort ist. Lest mal durch, geht mal rein ins Johannesevangelium. Christus, das ewige Wort, und lernt auch mehr über Johannes den Täufer, ja, auch was ihm also passiert ist in seinem Leben, hier haben wir das alles so dargestellt und hilft uns in der Bibel. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du das ewige Wort bist, und wir wissen, dass am Anfang, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das bist du, nämlich das ewige Wort. Bevor überhaupt etwas in die Existenz gekommen ist, warst du schon da. Und das ist erstaunlich. Und wir haben eben hier eben diese Wahrheit hier dargestellt im Johannesevangelium. Sehr, sehr anders als die anderen Evangelien. Aber Matthäus, Markus und Lukas. Aber wir danken dir für dein Wort und vor allem für die Bibel, dass wir in und durch die Bibel in und durch dich in einer persönlichen Beziehung wachsen können. Und wir danken dir, du hast uns das Wort gegeben, du bist das Wort. Und wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.